I had been mentioning a couple weeks ago to take some book in the Bible and make it yours this summer. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, nehmt euch doch ein Buch aus der Bibel zur Hand und macht es zu eurem diesen Sommer. So I took the book of John. Also ich habe das Johannesevangelium genommen. And I'm also taking the book of Exodus. Und auch das zweite Buch Mose. Yeah, and so I just want to share a few thoughts from Exodus today. Möchte heute ein paar Gedanken aus Exodus bringen. And let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, thank you this morning for who you are. Himmlischer Vater, wir danken dir heute Morgen dafür, wer du bist. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. One thing about traveling is that I always see so many people at airports. Wenn ich reise, dann sehe ich immer so viele Leute auf den Flughäfen. And it's just person after person after person everywhere in lines. Eine Person nach der anderen, sie stehen alle so aufgefädelt. Through all these checkpoints and müssen überall durch diese Kontrollpunkte durch. Seems to be two revelations that God wants us to understand. Und es scheint so, dass Gott haben möchte, es wird zwei Offenbarungen verstehen. And first is that he loves us so personally. Die erste ist, dass er uns sehr persönlich liebt. And this is a great revelation. Und das ist eine ganz großartige Offenbarung. That God knows me, he loves me. Dass Gott mich kennt und mich liebt. And I'm extremely special in his eyes. Und ich ganz, ganz besonders in seinen Augen bin. But we seem to lose sight of that when we see so many people in the world. Aber manchmal gerät uns das außer den Fokus, wenn wir so viele Menschen auf der Welt sehen. Dr. Cho in Korea once said, einstmals hat Dr. Cho in Korea gesagt, he has the largest church in the world. Er hat die größte Gemeinde auf der ganzen Welt. Almost a million people fast in his eine Million Menschen gehören seiner Gemeinde an. And he said, er sagt, that God has the ability, dass Gott die Fähigkeit hat, to give each one of us jedem von uns 100% of his attention. 100% seiner Aufmerksamkeit That's zu schenken. Pretty amazing. Das ist wirklich sehr erstaunlich. And if God can't do that, then God's not God. Und wenn Gott das nicht tun könnte, dann wäre er nicht Gott. And God has the ability to focus on each one of us. Und Gott hat die Fähigkeit, sich auf jeden von uns zu konzentrieren. So special in his eyes. Und wir so ganz besonders in seinen Augen sind. And yet we have to get the revelation that God also is like that toward other people. Und doch müssen wir die Offenbarung erhalten, dass Gott auch anderen Menschen gegenüber so agiert. We are not the only ones. Dass wir nicht die einzigen sind. There are millions and millions of brothers and sisters. Sondern es ist Millionen und Abermillionen von Brüdern und Schwestern. And if we want to be like the Lord, und wenn wir wieder Herr sein möchten, then we need to get to know his heart toward people. Dann müssen wir sein Herz gegenüber Menschen kennenlernen. And what's not been on my heart a lot is the suffering church. Die leidende Gemeinde ist ein sehr stark auf meinem Herzen. I try to pray every day. Ich versuche jeden Tag dafür zu beten. In North Korea. Für die Menschen in Nordkorea. And I try never to eat a meal without thinking of them. Und ich versuche niemals zu essen ohne an sie zu denken. Because North Korea is the largest prison in the world. Weil Nordkorea ist das größte Gefängnis weltweit. And then in this prison there are prisons. Und in diesem Gefängnis, da gibt es Gefängnisse. So you can just imagine if normal life is a prison. Und so könnt ihr euch vorstellen, wenn schon das normale Leben wie ein Gefängnis ist. What it's like to be in their prison. Was es dann heißt, in deren Gefängnissen and zu they sein. They have extremely large prisons out in the mountain ranges. Draußen am Land, da haben sie sehr, sehr große Gefängnisse. These are huge, enormous prisons. Riesige, ganz enorme square Gefängnisse. Meters, 60 square kilometer prisons. 60 Quadratkilometer große Gefängnisse. And the people are slaves there, they never get out. Die Menschen sind dort versklavt und kommen nie wieder raus. And estimated 70,000 brothers and sisters, Christians in these prisons. Man schätzt, dass etwa 70,000 Brüder und Schwestern, eben Christen, in diesen Gefängnissen sind. And every day they have to believe that God is with them. Und jeden Tag müssen sie von neuem glauben, dass Gott mit ihnen ist. And I often ask myself, I ask the Lord, what should I pray? Und oft frage ich mich, Herr, was soll ich denn beten? I mean, this is almost depressing. Es ist fast so niederdrückend. To realize I have it so good. Zu verstehen, dass ich es so gut habe and they have it so bad. Und es ihnen so schlecht geht. And I want to be special in your eyes. Und ich möchte doch ganz besonders in deinen Augen sein. I want to run the race. Ich möchte diesen Lauf laufen. And I want to be an overcomer. Und ich möchte ein Überwinder sein. Ich möchte you. Doch eine Belohnung von dir I haben. Wanna bring praise to your name. Ich möchte deinem Namen Ehre machen. And yet, somehow I have it so easy in comparison. Und doch habe ich es im Vergleich dazu so leicht. I'm not being tortured. Ich werde nicht gequält. You know, I've heard people say, well, ich höre die Menschen sagen, naja, you know, physical pain is better than the emotional stress in the West. Körperlicher Schmerz ist besser als dieser emotionale Stress im Westen. I don't think so. Aber das glaube ich nicht. I really don't think so. Ich denke nicht so. If you were to look online on some of the things these people have to endure. Wenn ihr online schaut, was manche Menschen mitzumachen haben. Just go online to Syria. Schaut euch an unter Syria. In Syria right now, what the soldiers in Syrien, okay. Yeah, what the so-called freedom fighters are doing to civilians. Was die sogenannten Freiheitskämpfer der Zivilbevölkerung antun. Just look at some of the videos and how they beat them. Schaut euch einfach einige der Videos an und wie sie die Menschen schlagen. You couldn't even sleep at night. Du kannst dann gar nicht mehr schlafen. And to understand that people are under so much stress in the world. Zu verstehen, dass Menschen so sehr unter Stress sind in der Welt. And that God has called us to pray for them. Und dass Gott uns berufen hat, für sie zu beten. Because when we get to heaven, weil wenn wir in den Himmel kommen the werden, last will be first. Werden die Letzten die Ersten sein. And in Matthew chapter 5, it promises. In Matthäus 5 lesen wir das Versprechen. If we are persecuted for Jesus' sake, wenn wir um Jesu Willen verfolgt werden, our reward will be great in heaven. Dann werden wir eine großartige Belohnung im Himmel and haben. These people will have great rewards in heaven. Und diese Menschen werden eine großartige Belohnung im and Himmel I, haben. I hope their reward is extremely great. Und ich hoffe, dass ihre Belohnung ganz extrem groß sein wird. And I hope they remember that I prayed for them. Ich hoffe, sie werden sich daran erinnern, dass ich für sie gebetet habe. And you know, and they will. Und ich weiß, sie werden es. And the last shall be first, and the first shall be last. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. And I hope that, I just hope when we meet these people. Ich hoffe einfach, wenn wir diese Menschen treffen werden. That at least we prayed for them. Dass wir zumindest für sie gebetet haben werden. I want to read something from the book of Exodus, the beginning of my Bible. Ich möchte was aus dem zweiten Buch Mose lesen, aus dem Beginn aus meiner Bibel. It leads up to the book of Exodus, and it says. Es heißt dort. The opening chapters of Genesis. Die ersten Kapitel der Genesis, also des ersten Buches Mose. Show a serious problem. Zeigen ein ernsthaftes Problem auf. God made the world. Gott hat die Welt gemacht. And human beings for blessing. Und Menschen zum Segen. But the world fell under a curse. Aber die Welt unterlag einem Fluch. Humanity became deeply corrupted. Die Menschheit wurde korrumpiert. Alienated from the Creator. Und ganz entfremdet von ihrem Schöpfer. And from one another. Und auch voneinander. Death. Tod. Violence. Gewalt. And confusion. Und Verwirrung. Were everywhere. Waren überall. Was there a way back to the blessing that God originally intended? Gab es da einen Weg zurück zu dem Segen, den Gott ursprünglich vorhatte? God's plan to restore the world begins to unfold. Gottes Plan, die Welt wiederherzustellen, beginnt sich zu entfalten. God chooses Abraham and his descendants. Gott wählte Abraham aus und seine Nachkommen. To be in a special covenant relationship with him. Um in einer speziellen Bundesbeziehung mit ihm zu sein. Promising to prosper them. Indem er versprach, dass es ihnen wohl gehen würde. So that the whole world would be blessed through them. So dass die ganze Welt durch sie gesegnet sein würde. Abraham believed. Abraham glaubte. Despite the fact that his wife was barren. Trotz der Tatsache, dass seine Frau verschlossen war. As the book of Exodus begins, wenn das zweite Buch Mose beginnt, the validity of God's promises to Abraham is in question. Dann ist die Ernsthaftigkeit der Versprechungen Gottes Abraham gegenüber in Frage gestellt. His descendants have grown into a great number. Seine Nachkommen sind in großer Zahl herangewachsen. But they are now slaves in Egypt. Aber nun sind sie in Ägypten versklavt. And Pharaoh, the mightiest king in the world, und der Pharao, der mächtigste König auf der Welt, is keeping them as slaves. Hält sie in Sklaverei. As for the promised land, in terms of the promised land, in Bezug auf das verheißene Land, Abraham and his descendants have never actually owned any of it. Haben Abraham und seine Nachkommen tatsächlich nie etwas davon wirklich ihr eigen genannt? Could God keep his promises? Konnte Gott seine Verheißungen einhalten? Did he ever want to keep them? Hat er jemals daran gedacht, sie zu halten? Did he really care for the Israelites? Hat er sich wirklich um die Israeliten gekümmert? And did he even know what they were going through? Und wusste er eigentlich, was sie durchmachten? Exodus moves us far down the road to understand who God is. Das Buch Exodus bringt uns genau dorthin zu verstehen, wer Gott ist. God really does know our situation. Gott kennt unsere Situation wirklich. And he values us. Und er schätzt uns. And just this here. God rescues his people. Gott rettet seine Menschen. And calls us into a life of holiness. Gott rettet sein Volk und beruft uns in ein Leben der Heiligung. In order that we may have a living personal relationship with him. Damit wir eine lebendige persönliche Beziehung mit ihm haben. His goal was for them to live in his presence. Sein Ziel für sie war, dass sie in seiner Gegenwart leben sollten. Without being destroyed by his holiness. Ohne dass sie seine Heiligkeit zerstören würde. Isn't that good? His goal was for them to live in his presence. Sein Ziel für sie war, dass sie in seiner Gegenwart leben sollten. Without being destroyed by his holiness. Ohne dass sie durch seine Heiligkeit zerstört würden. And it says here. Und hier heißt es nun. That we may live daily in the glory of his presence. Dass wir täglich in der Herrlichkeit seiner Gegenwart leben sollen. And manifest his holy character. Und seinen heiligen Charakter manifestieren sollen. That God's goal was not only to forgive our sins, dass Gottes Ziel nicht nur war, unsere Sünden zu vergeben, but that we might live in his presence, sondern dass wir auch in seiner Gegenwart leben and sollen manifest his character. Und seinen Charakter darstellen. So the nation was in Egypt. Also das Volk war in Ägypten 400, years. 400 Jahre lang. They didn't have a Bible. Sie haben keine Bibel gehabt. They didn't have the teachings of Moses yet. Sie hatten noch nicht die Lehren des Mose. And they were very, very saturated with the culture of Egypt. Und sie haben sich sehr an die Kultur Ägyptens angepasst. Even though they still identify themselves as a people. Obwohl sie sich dennoch irgendwie als Volk fühlten. But they were very, very saturated by the culture of Egypt. Aber sie sind sehr saturiert geworden durch diese Kultur in Ägypten. And God is going to come in and he's going to reveal himself. Und nun sollte Gott in das hineinkommen und sich offenbaren. And really they have no idea who God is. Und sie haben wirklich keine Idee gehabt davon, wer Gott eigentlich ist. They just know he's the God of Abraham. Sie wussten, er ist der Gott von Abraham, Isaac and Jacob. Isaac und Jakob. But what is his name? Aber was ist sein Name? They don't even know his name. Sie wissen nicht mal seinen Namen. And so God calls Moses. Und so beruft Gott Moses. And Moses, we know the story. Moses, wir kennen die Geschichte. Was placed in a basket. Mose wurde in einen Korb gelegt. Because Pharaoh thought there were too many Jews. Weil der Pharao dachte, es gibt schon zu viele Juden. So he said, let's have the firstborn killed. So sagt er, lass uns die Erstgeborenen umbringen. Let's have the male babies killed. Und zwar die männlichen Babys. And so they were killing all the male babies. Also haben sie die ganzen kleinen Buben getötet. And the Bible says, by faith, the mother of Moses did not fear Pharaoh. Aber die Bibel sagte, im Glauben fürchtete die Mutter von Mose den Pharao nicht. And so she kept Moses for 3 months or so. Deswegen hat sie Moses 3 Monate bei sich behalten. And then placed him in the Nile River. Und hat ihn dann im Nil ausgesetzt. And put him in the marsh. Und hat dieses kleine Körbchen losgelassen. Probably knowing that they were in the area where where Pharaoh's daughter lived. Und sie wusste wahrscheinlich, dass es dort in der Gegend war, wo die Tochter des Pharao lebte. And so Pharaoh's daughter found the basket. Und so hat die Tochter des Pharao diesen Korb gefunden. And we know the story. So she adopts Moses. Wir kennen die Geschichte. Sie hat Mose adoptiert. And then Moses is raised in the culture, in the palace. Und Mose wird dann in dieser Kultur im Palast herangezogen. And he's there for 40 years. 40 Jahre lang. But it says in Hebrews 11. Es heißt im Hebräer 11. That Moses refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Dass Mose es zurückwies, der Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Choosing rather to identify with God's people. Sondern er hat sich lieber mit Gottes Volk identifiziert. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? This is such an important part of our holiness. Das ist so ein wichtiger Teil unserer Heiligkeit. That we are not afraid to identify with the people of God. Dass wir uns nicht davor fürchten, uns mit den Menschen Gottes zu identifizieren. To share Christ with people. Dass wir uns, es uns nicht unangenehm ist, dass wir Christus den Menschen nahe bringen. It's wonderful, you know, I'm Dr. Achim is my dentist. Dr. Achim ist mein Zahnarzt. And when you go there, there's a Bible right there. Wenn man dort hingeht, dort liegt eine Bibel. And it's a beautiful Bible. It's easy to read. Es ist eine schöne Bibel und leicht zu lesen. And you can see that it's obvious that Christians are running this business. Und man kann sehen, dass es ganz offenbar ist, dass Christen dort als Zahnärzte tätig sind. And this is the way we are the light of the world. Und das ist es, wie wir das Licht der Welt sein können. Moses was not, he did not want to be called the son of Pharaoh's daughter. Mose wollte nicht der Sohn der Tochter des Pharaos genannt werden. I am not an Egyptian. Ich bin kein Ägypter. I don't want you to call me. Stop calling me that. I am not, she's not my mother. Möchte nicht so genannt werden. Hör auf, sie ist nicht meine Mutter. I'm not a prince. I don't want, ich bin stop that. Kein Prinz. Das mag ich I'm nicht. An Israelite. Hör auf damit. Ich bin ein Israelit. I'm an Israelite. Ich bin ein Israelit. I'm not an Egyptian prince. Ich bin kein ägyptischer Prinz. And so he tried to help the Israelites by stopping a fight. Und so versuchte er dann zu intervenieren, als Israeliten miteinander einen Kampf hatten. And then he killed a man. Und er hat einen davon getötet. And then he fled Egypt. Dann floh er aus Ägypten. And he went all the way to Midian, und ging den ganzen weiten Weg bis nach Midian. All the way on the other side of the fingers of the Red Sea. Das ganz auf der anderen Seite ist vom Roten Meer. Also, and we know the story. He came to a well. Wir kennen diese Geschichte, er kam dann zu einer Quelle. There were seven daughters there. Dort waren sieben Töchter. And he helped them because there were some mean shepherds. Er half ihnen, weil es waren einige böse Hirten. Eventually he marries the oldest daughter. Er hat dann die älteste Tochter geheiratet. I assume she was the oldest one. At least in the movie she was the oldest one. Zumindest in einem Film war sie die älteste. And then he spends 40 years there. Und dann bleibt er 40 Jahre dort. Being prepared by God. Und wird von Gott vorbereitet. To become the Moses that we know. Der Mose zu werden, den wir kennen. 40 years. 40 Jahre. And then he leads Israel out of Egypt for another 40 years. Und dann führte das Volk Israel aus Ägypten raus, und zwar weitere 40 Jahre lang. So God has to take him and make him into a servant. Also Gott muss ihn einfach nehmen und ihn zu einem Diener machen. God has to take him and almost take that desire to be a savior out of him. Und Gott muss dann dieses Verlangen, dass es einen Retter außer ihm gibt, wegnehmen. And when Moses least expects it. Und wenn Moses es am wenigsten erwartet, God approaches him. Dann wendet sich Gott ihm zu. In the burning bush. Im brennenden Dornbusch. And just very shortly this morning. Ganz kurz heute Morgen. That the picture of the burning bush. Das Bild dieses brennenden Busches. Is such a revelation to us. Ist so eine Offenbarung für uns. Of God. Eine Offenbarung Gottes. That the bush is burning. dass der Busch brennt, but it's not being consumed. Aber nicht verbrennt. And that is exactly our experience. Das ist genau das, was wir selbst erfahren. That we are the bush. Dass wir der Busch sind. Moses was the bush. Mose war der Busch. That we could come into the holiness of God. Damit wir vor die Heiligkeit Gottes treten können. And not be consumed. Und nicht verzehrt werden. Just like it said in the beginning. So wie es hier am Anfang steht. God's goal is that we would live in his presence. Gottes Ziel ist es, dass wir in seiner Gegenwart leben. And yet not be consumed. Und doch nicht aufgezehrt werden. By his holiness. Durch seine Heiligkeit. That we would be here today. Dass wir heute hier sein können. That we would experience his presence. Und seine Gegenwart erfahren können. In the depths of our heart. In der Tiefe unseres Herzens. That we would let God work in us and through us. Dass wir Gott in uns und durch uns arbeiten lassen. And that despite ourselves. Und das trotz uns selbst. Like we sang this morning. Wie wir heute Morgen gesungen haben. That despite myself, you love me. Obwohl ich so bin, liebst du mich. Right, it says right here in the song. Right there. Yeah. Danke, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Right. Thank you that you know me. And yet you love me. Danke, dass du mich kennst und mich trotzdem liebst. If our vision is to bring as many people into a living relationship with Jesus as possible. Unsere Vision ist, so viele Menschen wie möglich mit Jesus in eine Beziehung zu bringen. Then we have to maintain a living relationship ourselves with Jesus. Wenn das unsere Vision ist, dann müssen wir selbst eine persönliche Beziehung mit Jesus aufrechterhalten. We have to guard against creating evangelical religion. Wir müssen uns davor hüten, eine Art evangelikale Religion zu kreieren. It's very simple to learn the routine and go through the routine. Es ist sehr einfach, so diese Routine sich anzueignen und immer wieder anzuwenden. And the heart drifts away. Und das Herz wendet sich ab. While the lips continue to worship. Während die Lippen weiterhin im Lobpreis verharren. So if we're going to fulfill our vision. Also wenn wir unsere Vision erfüllen wollen and bring many people with us to the kingdom, und viele Menschen mit uns ins Königreich bringen wollen, which is going to be our part of our eternal reward, das wird ein Teil unserer ewigen Belohnung sein, that when God rejoices over all of his children, wenn Gott sich über alle seine Kinder freuen wird, and we are standing there and seeing all the redeemed of the Lord, und wir da stehen werden und all die Erlösten des Herrn sehen werden, and people thanking other people for being part of the plan, und Menschen anderen Menschen danken werden, dass sie Teil des Planes waren, we will rejoice, dann werden wir jubeln, when we realize that God also used us, wenn wir erkennen werden, dass Gott auch uns verwendet hat. And when people come and thank us, und wenn Menschen kommen werden, um uns zu danken. When people from Iran come and thank you for praying for them. Wenn Menschen aus dem Iran zu uns kommen werden und sagen werden, danke, dass ihr für mich gebetet habt, oder aus Nordkorea, from Afghanistan, aus Afghanistan, from Somalia, oder von Somalia, Saudi-Arabien, and Yemen, und dem Jemen, and the Maldives, den Malediven, and Iraq, dem Irak, and Uzbekistan, Usbekistan, and Pakistan. Oder Pakistan. These are the 10 countries where Christians are persecuted so severely. Das sind 10 Länder, wo Christen sehr ernsthaft verfolgt werden. When they come and thank us, and it will happen. Wenn sie kommen und uns danken werden, und das wird geschehen. People will look to find the people who helped them in their life. Menschen werden danach ausschauen nach den Menschen, die ihnen in ihrem Leben geholfen haben. And we'll have eternity to find out who helped us. Ich habe die ganze Ewigkeit, um herauszufinden, wer mir geholfen hat. It'll be part of the joy. Es wird Teil der Freude sein. Of being in heaven. Die wir im Himmel haben werden. And all of us are part somehow. Und alle von uns haben irgendwie Anteil daran. If the Holy Spirit is in us, wenn der Heilige Geist in uns God ist, is using us more than we would imagine. Dann verwendet uns Gott mehr, als wir uns selbst vorstellen können. But how much more if we really purposed to yield ourselves as tools of God? Aber wie viel mehr, wenn wir uns selbst vornehmen, als Werkzeuge Gottes zu dienen? So just briefly. Also ganz kurz. Maintaining our own living relationship with God. Haltet eure eigene lebendige Beziehung mit Gott aufrecht. I just had a few thoughts. Ich habe einige Gedanken. Number one, Nummer eins. To really dare to be honest with God. Sich wirklich trauen, ehrlich mit Gott zu sein. I'm not gonna. First of all, Our relationship with God is ever increasing. Also zuallererst unsere Beziehung zu Gott, die erweitert sich immer mehr. In 2 Corinthians chapter 13 verse 5. 2. Korinther 13 Vers 5. In the amplified version. In der erweiterten Bibelversion. It says that our experience with God is an ever increasing experience. Dort heißt es, unsere Erfahrung mit Gott steigert sich immer mehr. And that means God is drawing us into areas we've never gone before. Das heißt, Gott zieht uns hinein in Gebiete, wo wir noch nie hingegangen sind. He's working in areas we've never imagined he would work. Er arbeitet in Bereichen, wo wir gedacht haben, dass er nie dort tätig sein würde. And because it's a progressive, und weil es so etwas Fortschreitendes increasing ist, experience, ein Fortschreitendes und sich stets ausdehnendes, eine ausdehnende Erfahrung, we can get frustrated. Können wir frustriert werden, because God wants our best. Weil Gott doch unser Bestes he's möchte. He's pressing into a deeper, closer relationship. Aber er drückt uns immer mehr hinein in eine tiefere und in eine engere Beziehung. You remember Tom and Barb Suter? Erinnert euch an Tom und Barbara Suter? They were here a few years ago. Vor einigen Jahren waren sie hier in der Gemeinde. We were having breakfast with them. Wir hatten mit ihnen mal Frühstück. And they have just a fantastic marriage. Und die hatten eine ganz wunderbare Ehe. And Barbara said to us, und Barbara hat zu uns there's gesagt, never been one day, da gab es nie einen Tag in my marriage, in meiner Ehe, that I have not learned something new, wo ich nicht etwas Neues gelernt habe, about Tom, my husband, über Tom. Never a single day. Kein einziger Tag. And just two human beings. Einfach zwei menschliche Wesen. What about our relationship with God? Und wie ist das dann mit unserer Beziehung zu Gott? Do we know everything about God? Wissen wir alles über Gott? All the wonderful things about God? All die wunderbaren Dinge über Gott? Is our cup full with knowledge? Ist unser Becher voll mit Wissen? That's it. I know God. Das ist es. Ich kenne Gott. I know these stories. Ich kenne doch die Geschichten. I've been to Sunday school. Ich war doch in der Sonntagsschule. I could tell you the stories. Kann euch das alles erzählen. But that's not it. Aber das ist es nicht. What about our living relationship with God? Was ist denn mit unserer lebendigen Beziehung mit Gott? God is going to press us. Gott wird uns richtig reindrücken. To see how honest we'll be. God is going to press us. He's going to put pressure on us. Gott übt Druck auf uns aus. He's going to test us. Er testet uns. To see how honest we'll be. Um zu sehen, wie ehrlich wir sein sind. Because honesty is one of the building blocks of our living relationship with God. Weil Ehrlichkeit ist eine der Grundlagen unserer Beziehung mit Gott. God doesn't want religious people. Gott möchte keine so religiösen Menschen. That means that we know what to do outwardly. Dass wir äußerlich wissen, was wir tun sollen. But the inwardness is not there. Aber innerlich sind wir nicht dabei. God's going to arrange circumstances. Gott wird Umstände herbeiführen. Like he did with the children of Israel. So wie er es mit den Kindern Israels getan he hat. He brought them to Egypt. Er brachte sie nach Ägypten. He wanted to show them how powerful he was. Er wollte ihnen zeigen, wie machtvoll er ist. He put them in such a circumstance. Er hat sie in solche Umstände gebracht. That the promises seemed impossible. Dass es unmöglich schien, dass sich die Verheißungen erfüllen würden. God did it. Aber Gott hat's gemacht. He put them under the hand of Pharaoh. Er hat sie unter die mächtige Hand Pharaos gedemütigt. Sie waren Sklaven. And God hardened the heart of Pharaoh. Und Gott hat das Herz des Pharao verhärtet. So that he would not let them go. Dass er sie nicht ziehen lassen and würde. He did not want to let them go either. Und er hat sie selbst auch noch nicht ziehen but lassen God wollen. Hardened his heart. Und Gott hat sein Herz verhärtet. To prove a point. Um etwas zu beweisen. To show Israel how powerful God is. Um Israel zu zeigen, wie machtvoll er ist. And the Exodus is the most dynamic event in the Old Testament. Und der Auszug aus Ägypten ist der dynamischste Augenblick des ganzen Alten Testamentes. And it parallels the resurrection in the New Testament. Es hat im Neuen Testament eine Parallele, nämlich die Auferstehung. God always wants us in a situation. Gott möchte uns immer in Umständen wissen, where his promises can come into question. Wo seine Verheißungen in Frage gestellt werden können. Do all things work to the good? Arbeiten wirklich alle Dinge zu meinem Besten? I don't know. Weiß ich nicht. In my situation, I'm not sure. In meiner Situation, da bin ich mir gar nicht sicher. I will never leave you nor forsake you. Ich werde dich nie verlassen und versäumen. But it seems he has. Aber schaut so aus, als ob er das doch getan hätte. God wants us to be in good health. Gott möchte doch, dass wir gesund sind. But I'm not feeling so well. Aber ich fühle mich nicht gut. God wants to press us and test us. Gott möchte uns unter Druck setzen und uns testen. So that he can bring out the deepest part of my heart. So dass er die tiefsten Herzen meines die tiefsten Tiefen meines Herzens hervorbringen kann. So that he can have a deep relationship with us. Damit er dann eine tiefe Beziehung mit uns haben kann. How honest am I with God? Wie ehrlich bin ich Gott gegenüber? It's okay to complain to God. Es ist in Ordnung, wenn wir uns bei Gott beklagen. Read the Psalms. The Psalms. Lest die Psalmen. The Psalmists are always complaining to God. In den Psalmen da gibt's immer wieder Klagen Gott gegenüber. They're singing songs of complaint. Sie singen einfach Lieder, wo sie sich beklagen. And God would rather have me complain to him. Und Gott hat lieber, dass ich mich bei ihm beklage. Than just play the role. Als dass ich einfach so meine Rolle spiele. Of a religious son, eines religiösen Sohnes, who is a good person, der eine gute Person ist, but not really honest. Aber nicht wirklich ehrlich. And God will put us in circumstances, und Gott wird uns in Umstände hineinbringen, until that honesty comes out. So lange, bis diese Ehrlichkeit hervorbricht. Until the religious facade is broken off us. Bis diese religiöse Fassade zerbricht. And we really start to tell God what we're feeling. Und wir wirklich anfangen, Gott zu erzählen, wie wir uns fühlen. So number two, it takes courage. Also Nummer zwei, es braucht Mut. It takes honesty, it takes courage. Es braucht Ehrlichkeit und Mut. To come out of ourselves, dass wir aus uns selbst herauskommen. And maintain a living relationship with God. Und diese lebendige Beziehung mit Gott weiter fortführen. It's like a relationship you have if you're married. Es ist so eine Beziehung, wie du sie hast, wenn du verheiratet bist. You can't maintain a living marriage if you're not honest. Du kannst eine lebendige Beziehung in deiner Ehe nicht aufrechterhalten, wenn du nicht ehrlich bist. And if you're not courageous. Und wenn du nicht mutig bist. It takes courage to be honest with each other. Es benötigt Mut, dass man ehrlich miteinander ist. Number three, it takes humility. Und Nummer drei, Demut. For 40 years. 40 Jahre lang Moses would serve his father-in-law. Diente Moses seinem Schwiegervater. For 40 years. 40 Jahre lang. And then when God called him, und dann als Gott ihn berufen hat, and told him to go to Egypt, und ihm gesagt hat, geh nach Ägypten zurück, and made his staff a miracle staff, und aus seinem Stock seinen Wunderstab gemacht hat, he could throw it down, it turns into a serpent, er konnte ihn auf den Boden werfen und er hat sich in eine Schlange verwandelt, pick it back up, it's a stick again, wieder aufgenommen und es war wieder ein Stock, and God says, now take your miracle staff and go to Egypt. Und Gott sagt jetzt, nimm diesen Zauberstab und geh zurück nach Ägypten. And Moses says, oh, okay. Und Moses sagt, ja, okay. I have to go ask my father-in-law for permission. Ich muss zuerst mal meinen Schwiegervater um Erlaubnis fragen. Then he goes to his father-in-law and says, hey, do you mind if I go to Egypt? Und er geht zu seinem Schwiegervater und sagt, macht sie was aus, wenn ich nach Ägypten zurückgehe? I haven't seen my family in a long time. Ich habe lange Zeit meine Familie nicht mehr gesehen. He's such a servant. Er ist so ein Diener. So my last thought, also mein letzter Gedanke, is that we need to keep perspective. Ist, dass wir die Perspektive behalten müssen. In the same way, gleichermaßen, that God wants us to see ourselves as personally loved by Him. Wie Gott es haben möchte, dass wir uns ganz persönlich von ihm geliebt sehen. And at the same time, und zur gleichen Zeit, to realize how many other people he loves in the same way, zu erkennen, wie viele Menschen er auf die gleiche Art und Weise liebt, which really is difficult to grab both of them, was schwierig ist, nämlich beides zu verstehen. It's really difficult to understand he loves me so much. Es ist wirklich schwer zu verstehen, dass er mich so sehr liebt. I'm so special. Ich bin so ganz besonders. And then to look at all of other humanity. Und dann die ganze andere Menschheit anzusehen. And realize God is not a respecter of persons. Und zu erkennen, Gott hat kein Ansehen vor der Person. And secondly. Und zweitens. In relation to time. In der Beziehung zur Zeit. That what I'm doing right now, was ich jetzt gerade mache, exercising my gifts, nämlich meine Gaben ausübe, raising my children, meine Kinder heranziehe, working my job, in meiner Arbeit tätig bin, being at school, in der Schule bin, everything I'm going to do tomorrow, alles, was ich morgen tun werde, and how important that is, und wie wichtig das ist, and how much I need to focus on that, und wie sehr ich mich darauf konzentrieren muss, but at the same time, und zur gleichen Zeit, to have our hearts in heaven, unsere Herzen schon im Himmel zu haben. Colossians chapter 3. Kolosser 3. Set your affections on the things above where Christ is. Put your hearts in heaven. Versetzt dein Herz in den Himmel, where Christ is. Wo Christus ist. And to do these two things at the same time. Diese beiden Dinge gleichzeitig zu tun. With all effectiveness. Mit der ganzen Effektivität. Is a challenge. Das ist eine Herausforderung. Because how many of us, wie viele von uns, really focus on the next life? Fokussieren sich wirklich auf das nächste Leben? It's almost like if you talk about it in church. Es ist fast so, wie wenn in der Gemeinde darüber spricht. People say, well, that message was so. Und die Menschen sagen, naja, diese Botschaft for another world. So weltfremd. How does that help me tomorrow? Wie hilft mir das morgen? Actually, it does. Aber es hilft tatsächlich. It does, and we need to focus. Set, it says, put your treasures in heaven. Es heißt, suche deinen oder bring deinen Schatz in den Himmel. Where Christ is. Wo Christus ist. Put your treasures in heaven, where Christ is. Sammle Schätze im Himmel, wo Christus ist. I am sure. Ich bin sicher. That most well over 90% of Christians. Die meisten, sicher über 90% der Christen. When they get to heaven, wenn sie in den Himmel kommen werden, are going to be absolutely shocked. Absolut schockiert sein werden. That their preparation was so small. Dass ihre Vorbereitung so gering war. That much of what they did on earth had no bearing on the next life. Dass das meiste, was sie hier auf der Erde gemacht haben, nichts ist, was im nächsten Leben zählt. The way they spent their time, die Art, wie sie ihre Zeit verbracht their thought life, ihr Gedankenleben, their relationships, ihre Beziehungen, what they did with their money, was sie mit ihrem Geld getan had no haben, bearing on the next life. Das hat keinerlei Auswirkungen auf das neue Leben. Praying for people, das Gebet für Menschen. Do you ever see people like on a bus, you just see somebody go by? Habt ihr Leute schon mal im Bus beobachtet, wenn sie and so just, vorbeigehen? You just throw a prayer out for them. Und du kannst da einfach ein Gebet ihnen you'll, nachwerfen. You'll never see that person again. Du wirst diese Person wahrscheinlich nie wieder sehen. Oh, absolutely, you'll never see the person again, especially at an airport. Ganz sicher wirst du die Person nicht mehr sehen, besonders wenn du sie auf einem Flughafen siehst. But you will see them again. Aber du wirst sie wieder sehen. On the other side. Auf der anderen Seite. Oh, for sure. Sicher. Whether they're in heaven or not, we will see them. Ob sie im Himmel sein werden oder nicht, wir werden sie sehen. And to be really to be thinking with the right perspective. Also wenn man mit der richtigen Perspektive denkt, that today is important, dass heute wichtig ist, but to think about my life on the other side is extremely important. Aber daran zu denken, dass mein Leben auf der anderen Seite ganz besonders wichtig because ist. Everything that God is doing in this life, weil alles, was Gott in diesem Leben tut, is to prepare me for that life. Ist, mich für jenes Leben vorzubereiten. Like Rick Warren always says, so wie Rick Warren immer sagt, this life, dieses Leben ist just einfach nur a dress rehearsal. So ein, wie ich, wenn ich mich umziehen würde, eine Generalprobe. It's just a dress rehearsal for the next life. Eine Generalprobe für das nächste Leben. So, just in closing, God loves us. Gott liebt uns. He wants us to enjoy His presence. Er möchte, dass wir seine Gegenwart genießen. And He doesn't want us to be consumed by His holiness. Und er möchte nicht, dass wir durch seine Heiligkeit verzehrt werden. So He's made provision in Jesus Christ. Deswegen hat er eine Vorsehung in Jesus Christus getroffen. And the more honest we are, und je ehrlicher wir sind, about our failures, und zwar über uns, bezüglich unserer Fehler, the more cleansed we can become. Umso mehr können wir gereinigt werden. Just in closing, the thing that robs our joy the most, das, was unsere Freude am meisten raubt, is what? Ist was? Is an uneasy conscience. Das ist ein belastetes Gewissen. That's what robs us the most. Das ist, was uns am meisten Something Freude raubt. Wrong in the conscience. Etwas, was im Gewissen einfach nicht aufgearbeitet and wird. Joy and peace are the fruit of his presence. Freude und Friede sind die Frucht seiner Gegenwart. Is there something bothering you today? Ist irgendwas da, was dich heute belastet? Should we pray? Sollen wir beten? Should we be honest with God? Sollen wir ganz ehrlich vor Gott sein? Are you angry at God about something? Bist du böse auf Gott wegen irgendetwas? Do you think if you tell him, he'll be more angry? Denkst du, wenn du ihm das sagst, dass er noch ärgerlicher sein wird? Do you think that if you're honest with God, denkst du, wenn du ehrlich sein wirst mit Gott, dann wird Gott dich bestrafen? Should we pray today? Sollen wir jetzt beten? Let's search our hearts for a moment. Lasst uns einen Augenblick unsere Herzen durchforschen. Father in heaven, himmlischer Vater, thank you for your holiness. Danke für deine Heiligkeit. And for sending Jesus to this world. Und dafür, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast, to die for our sin. Um für unsere Sünden zu sterben. Thank you for your presence today. Danke für deine Gegenwart and heute your power to heal. Und deine Macht zu heilen. Father, search our hearts this morning. Vater, durchforsche unsere Herzen heute Morgen. Have we become religious? Sind wir religiös geworden? Has our personal relationship with you ist unsere persönliche Beziehung zu dir become more routine einfach nur Routine geworden than it is a real relationship? Mehr als dass es eine echte Beziehung ist? Are we afraid of you? Fürchten wir uns vor dir? In a bad way? In einer schlechten Art und Weise? Are we afraid to be honest? Fürchten wir uns davor, ehrlich zu sein? Is there something that we don't like about you? Gibt es da etwas, was wir nicht an dir mögen? Have you disappointed us? Hast du uns enttäuscht? Father, search our heart this morning. Vater, durchforsche unser Herz heute Morgen. Holy Spirit, Heiliger Geist, speak to us. Sprich zu uns. Shine your light. Lass dein Licht leuchten. On our thought life. Und zwar auf unser Gedankenleben. Shine your light on our motives. Lass dein Licht auf unsere Motive leuchten. And on our fears. Und auf unsere Ängste. Bring to the surface. Bring an die Oberfläche. Those things. Jene Dinge. That keep us from experiencing your presence. Die uns davon abhalten, deine Gegenwart zu erfahren. The things that rob us of your peace. Die Dinge, die uns deinen Frieden wegnehmen. Enjoy. Und die Freude. Let's just take a moment before him and pour out our hearts before him. Kommen wir einen Moment vor Gott und leeren wir unsere Herzen vor ihm aus. All the things that make us worried. Alle die Dinge, die uns verwirren. Die uns Sorgen machen. Die uns Sorgen machen. And the things that weigh us down. Die Dinge, die uns runterziehen. Und uns belasten. Und uns belasten. God says, before you call, I answer. Gott sagt, bevor du rufst, antworte ich schon. Before you even had that problem or that worry, he already had a solution. Bevor du dieses Problem oder diese Sorge überhaupt hattest, hat er schon eine Lösung dafür. So, Father, we just thank you. Also danken wir dir einfach, Vater, that we can trust you, dass wir auf dich vertrauen dürfen, that you have a solution for what is bothering us, dass du eine Lösung dafür hast, was uns bedrückt. Father, I don't want to be religious. Vater, ich möchte nicht religiös sein. I want to be totally and absolutely honest. Ich möchte vollständig und absolut ehrlich sein. With my feelings. Bezüglich meiner Gefühle. With my thoughts. Und meiner Gedanken. And I don't want to play religion. Möchte nicht einfach so Religion spielen. Thank you that I can be honest with you and yet fully loved and accepted. Danke, dass ich mit dir ehrlich sein darf und trotzdem völlig geliebt und akzeptiert. Thank you that right now you accept me just the way I am. Danke, dass du mich gerade jetzt so annimmst, wie ich bin. Jesus, I know that you desire us to be like little children. That's what you said. Jesus, du sagtest, wir sollen wie die kleinen Kinder sein. Das möchtest du. And so we want that. We want to be your children that don't hide anything from you, but are just as we are. Und deswegen möchten wir deine Kinder sein, die nichts vor dir verstecken, sondern einfach so sind, wie wir sind. And I just want to speak out today a childlike faith to rise up in each one of us. Und ich möchte heute einfach einen kinderartigen, einen kindlichen faith, einen kindlichen Glauben in euch aussprechen. That would rise up in us. Der in uns aufsteigt. Childlike faith to believe you. Ein Glaube, wie es ein Kind hat, dir zu glauben. For the impossible. Für das Unmögliche. Make us like little children. Mach uns, wie die kleinen Kinder sind. Make us light-hearted like little children. Gib uns ein leichtes Herz, wie die kleinen Kinder es haben. Because they don't worry, they know mom and dad are going to take care of everything. Weil sie sorgen sich nicht, weil sie wissen, dass Mutter und Vater sich um alles kümmern werden. So they can be lighthearted, they can be free. Deswegen können sie ganz leichten Herzens sein und frei. Sorgenfrei, carefree. And so I just speak out of carefreeness. Und deswegen spreche ich einfach so eine Sorgenfreiheit aus. In our lives today. Über unsere Leben heute. Your daddy is taking care of it. Dein Vater sorgt sich um dich. So you don't have to. So dass du dich nicht selbst sorgen musst. We thank you and praise you, Lord. Wir danken dir, Herr, und preisen dich. We pray especially for strength and peace for a daughter whose mom is dying. Wir beten jetzt speziell für Stärke und für Frieden für eine Tochter, deren Mutter stirbt. Thank you, Lord. Fill this person with your peace. Danke, Herr. Fülle diese Person mit deinem Frieden. And we pray for Linda for a safe and quick delivery of the baby this week. Und jetzt beten wir, dass die Linda diese Woche das Kind sicher und schnell gebären kann. Thank you, Father. And Lord, we want to pray for all pregnant women here today. Vater, wir wollen für alle schwangeren Frauen, die heute hier sind, beten. That you keep the baby safe, dass and healthy. Die Kinder gesund und sicher hältst. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.